Schöner Titel. Skateboarding zu Morphin, also Skateboarding fahren ohne Morphium. Naja, passt auch ein bisschen zum Bandtitel Dionysos, der Gott der Sinnlichkeit, die bis an die Grenzen getrieben wird. Deutschlandradio Kultur, Musik aus Frankreich war das, und jetzt geht es um etwas, was uns schon seit einiger Zeit beunruhigt und von dem wir immer wieder neue Fälle hören müssen, nämlich zunehmende Angriffe gegen Politiker. Aus aktuellem Anlass der Bürgermeister eines kleinen Ortes nördlich von Hamburg, Oersdorf, der mit einem Kantholz niedergeschlagen wurde. Er hat sich für Flüchtlinge eingesetzt. Aber es gibt natürlich noch viele andere Fälle. Klar, dieser brutale Angriff auf die Kölner Bürgermeisterin Reker mit einem Messer, sie wurde schwer verletzt. Aber natürlich auch Politiker, die ihr Leben lassen mussten, wie in Großbritannien, die Labour-Abgeordnete Jo Cox. Und dann gibt es auch wirklich Zahlen, die beunruhigend sind, ne? Die vom BKA kommen, dass es in diesem Jahr schon 800 Übergriffe auf Politiker in Deutschland gab. Das sagt natürlich einiges über die politische Kultur, aber auch über unser ganzes gesellschaftliches Klima. Wir wollen reden, wie man damit umgehen kann, und zwar mit Jürgen Kasseck. Er ist Anwalt, er ist auch Landesvorsitzender der Grünen in Sachsen und er ist auch selber schon bedroht worden. Schönen guten Abend, Herr Kasseck. Schönen guten Abend. Herr Kasseck, was hat man Ihnen genau gedroht? Gedroht wird eigentlich eine ganze Menge. Also es fängt an bei Mails, über Kommentare in den sozialen Netzwerken bis hin zu anonymen Anrufen, wo dann explizite Morddrohungen dabei sind. Also ich hatte schon mehrfach, da ich dann in der Kanzlei ankam und dann auf dem AB drauf war, Kopfschuss oder man wird mich bekommen. Da bekomme ich Mails, da steht dann drin, dass man sich schon auf mich freut und es mal Zeit wird und so weiter. Teilweise auch sehr derbe Kommentare und zum Teil auch mit Klarnamen sogar, was dann kommt. Ich hatte auch schon die Situation, dass Neonazis direkt vor meiner Kanzlei aufgetaucht sind am helllichten Tag mit einem sehr großen Banner. Und so stellt sich das Ganze dann quasi dar. Haben Sie Angst, dass daraus auch mal Realität werden könnte? Na, es ist tatsächlich in Sachsen, die Stimmung ist ja schon sehr stark vergiftet und auf der einen Seite gibt es natürlich viele, die lassen ihren Hass im Netz aus, aber durch diese Verrohung der Sprache, durch das, was da verbal kommt, wird natürlich die Grundlage geschaffen, dass dann irgendwann tatsächlich daraus auch mal ein Übergriff werden könnte, sodass ich zumindest vorsichtiger geworden bin. Was heißt vorsichtiger? Es gab, nachdem es jetzt im Juli gab es eine sehr, sehr große Welle, da sind sehr, sehr viele Hasskommentare, Beleidigungen, Gewaltandrohungen gekommen, inklusive Mails, Zusendungen. Da hat die Polizei zumindest zwei Adressen häufiger tatsächlich bestreift, auch bei der Kommunikation in den sozialen Netzwerken. Was ich früher relativ gern gemacht habe, nebenbei zu Twitter, und also wo ich gerade hinfahre mit dem Zug, das habe ich mir abgewöhnt, einfach um zu verhindern, dass ich dann, wenn ich irgendwo ankomme, dann tatsächlich, dass da jemand auf mich wartet. Ich habe neue Versicherungen tatsächlich abgeschlossen, und bei Demonstrationen ist es inzwischen regelmäßig so, dass dann Leute unmittelbar auch in meiner Nähe bleiben, um halt zu verhindern, dass da zu Übergriffen kommt. Sind Sie eigentlich immer sofort zur Polizei gegangen? Haben Sie gleich sozusagen die staatlichen Behörden eingeschaltet, die Justiz? Haben Sie Anzeigen geschaltet? Am Anfang nicht. Dann muss ich auch zugeben, da habe ich das alles noch nicht so richtig ernst genommen. Das hat sich dann aber tatsächlich ein Stück weit geändert. Jetzt nach der, wie gesagt, letzten Welle, das war im Juli, bin ich danach zur Polizei und habe halt insgesamt 210 Anzeigen, sind es glaube ich inzwischen 210 Fälle tatsächlich auch zur Anzeige gebracht. Und das mache ich jetzt auch mit den folgenden Fällen. Als ich vor zwei Wochen in Bautzen war, bin ich dort von mehreren Bürgern extrem stark nicht nur beleidigt, sondern auch bedroht worden. Zumindest von der einen Person habe ich den Namen, und auch der hat dann eine Anzeige bekommen. Und Sie haben erwähnt, es sind vor allem Kräfte von rechts außen. Wir haben natürlich auch immer wieder Gewalt, die von links außen kommt gegen Politiker, zum Beispiel der AfD und der CDU. Ja. Man hört immer wieder von Fällen in Leipzig, aber auch in Chemnitz. Da gibt es einen AfD-Politiker, der wohl mehr als 20 Mal attackiert worden ist, auch mit Morddrohungen aus dem linksextremen Spektrum konfrontiert war. Also man kann es nicht wirklich auf die rechte Szene beschränken, oder? Das Problem, vielleicht mal einen Satz vorweg. Gewalt ist immer Teil des Problems und kann nie Teil der Lösung tatsächlich sein. Und Gewalt gegen Politiker oder gegen politisch aktive Menschen stellt immer tatsächlich ein Problem an der Stelle dar. Trotzdem, wenn man sich die Gesamtzahlen tatsächlich anschaut, dann wird man das relativ deutlich sagen können, wo das Hauptproblem tatsächlich herkommt. Und dann wird man tatsächlich auch sagen müssen, dass die AfD mit dem, was die AfD sagt, tut und macht, selber auch einen großen Anteil daran hat, an der Zunahme tatsächlich der Gewalt. Man sich etwa überlegt, also nach dem, was letztes Jahr in Heidenau passiert ist, man hat ja die Bilder noch vor Augen, als an mehreren Nächten hindurch mehrere hundert Asylfeinde sich Straßenschlachten mit der Polizei geliefert haben und die AfD danach von dialogbereiten Bürgern spricht, die einfach nur besorgt werden, als eine glatte Verharmlosung. Und immer wieder auch gezielt bei Straftaten, also versucht Straftaten gegen Andersdenkende und Flüchtlinge umzudeuten. Und auf der anderen Seite Straftaten zu bagatellisieren, dann trägt das natürlich auch dazu bei, zumal die AfD ja selber in einer ganzen Reihe von Punkten eine Wortwahl benutzt, die im Prinzip die Vorstufe zur Gewalt bildet, wenn etwa von Politikern dann gerne von links versifft auch gesprochen wird. Mhm. Und da wird so der Eindruck geschaffen, dass das eigentlich keine Menschen an der Stelle sind, sondern eigentlich Dreck. Man hat aber auch schon von grünen Politikern gehört, die Gewalt gegen Polizisten zum Beispiel gerechtfertigt haben. Sowas gab es ja auch auf der anderen Seite, ne? Auch da, an der Stelle muss man, wie gesagt, sagen, Gewalt ist immer ein Teil des Problems an der Stelle. Und ich kann selber jetzt auch nur sagen, ich verstehe viele Menschen, dass die dann hin und wieder wirklich auch wütend sind auf die Polizei, gerade nach dem, was man in Sachsen zum Teil erleben musste, wo es die Einschätzung gibt, dass die Polizei zumindest teilweise ein Teil des Problems auch ist, aber das darf nie eine Rechtfertigung für Gewalt an der Stelle sein, weil Gewalt gehört nicht in einen Rechtsstaat. Noch ein kurzes abschließendes Wort, was Gewalt gegen Politiker angeht. Das ist ja der Ursprung unseres Gesprächs. Fordern Sie da mehr Schutz für Politiker? Ich glaube, das, was wir brauchen, ist eine anlassbezogene Reaktion. Das heißt, wenn die Strafverfolgungsbehörden sich stärker auch darauf konzentrieren, diesen Hass im Netz nachzugehen und wir gemeinsam auch klar machen, dass Gewalt, und zwar nicht nur gegen Politiker, sondern gegen alle Menschen, kein Teil unserer Gesellschaft ist und das konsequent geächtet wird, dann wäre, glaube ich, schon viel geholfen. Ich will da gar nicht so sehr auf Politiker abstellen, weil diese Gewalt, die wir momentan erleben, die trifft alle Menschen und dann bin ich eher als Politiker noch in der dankbaren Situation, dass ich eine Öffentlichkeit kriege und viele andere, die sich für Flüchtlinge engagieren, die bekommen das nicht und werden auch Opfer von Straftaten, von Angriffen, von Beleidigungen. Und da geht es mir ja darum, dass die auch geschützt werden müssen. Sagt Jürgen Karsek, der sächsische Landesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, über Gewalt, nicht nur gegen Politiker. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Karsek. Gerne. Und gleich bei uns im Deutschlandradio Kultur diskutieren wir im Wortwechsel über Syrien. Was kann man eigentlich noch tun angesichts der Katastrophe dort, unter anderem in Aleppo? Wir verabschieden uns, wünschen ein schönes Wochenende. Mein Name ist Axel Ramlo. Mein Name ist Wladimir Balzer und Sie hören es hier schon im Hintergrund. Der große David Bowie aus dem Jahr 75, kurz bevor er nach Berlin ging. Young Americans, Ihnen noch ein schönes Wochenende. Tschüss.